Und als der Abend plötzlich lebte, wunderte sich keiner mehr über den schrägen Gesang bis in den Morgen, als der Abend starb.